Kundgabe 3754. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.04.1946. Herrlichkeiten Gottes. Zusammenschluss auf Erden. Und habet ihr das letzte Ziel auf Erden erreicht, dass ihr im Zusammenschluss mit mir eingehen könnet in das jenseitige Reich, dass ihr mich erkannt habt als Vater von Ewigkeit und ihr als meine Kinder voller Liebe mir entgegenstrebt, dass ihr euch gestaltet habt auf Erden zu meinem Ebenbild. Dann erwarten euch Seligkeiten ohne Grenzen. Dann werdet ihr die Herrlichkeit Gottes erschauen und eure Seelen werden weilen im Licht. Wie wenig fordere ich von euch, um euch überaus vieles geben zu können. Ich fordere nur eure Umgestaltung zur Liebe, weil die Liebe euer ganzes Wesen erfüllen muss, dass ihr mich in eurer Nähe ertragen könnet, der ich in meiner Ursubstanz Liebe bin und alles verzehre, was nicht gleichfalls Liebe ist. Wüsstet ihr jedoch, wie kraftvoll ihr sein könntet auf Erden schon, so ihr die Liebe in euch mächtig zur Entfaltung bringt, so würdet ihr auch begreifen können, in welchen Herrlichkeiten ihr euch bewegen werdet, so ihr in das Lichtreich eingegangen seid. Doch diese Erkenntnis ist wieder nur eine Folge eifrigen Liebewirkens. Ansonsten die Gefahr bestände, dass ihr um des Lohnes willen zur Höhe strebt und dies euer Vollkommenwerden beeinträchtigen würde. Dennoch sollt ihr meinem Wort Glauben schenken, das euch ungeahnte Herrlichkeiten verheißet. Und so ihr starken Glaubens seid, besteht keine Gefahr mehr, dass ihr euch nur deshalb in der Liebe übet, um selig zu werden, sondern ihr liebet mit dem Herzen, weil ihr euren Vater erkannt habt, den eure Seele lieben muss. Suchet den Zusammenschluss mit mir auf Erden zu erreichen durch Wirken in Liebe, und ein seliges Los wird euch beschieden sein im geistigen Reich. Seid hilfsbereit jederzeit gegen eure Mitmenschen, die in Not des Leibes und der Seele sich befinden, und lindert ihre Not nach eurem Können. Und ihr werdet auch das Glück der Liebe schon auf Erden spüren, denn Geben ist seliger denn Nehmen. Der Geber beglückt sich selbst, und wenngleich er sich entäußert irdischer oder geistiger Güter, so wird er doch dadurch nicht ärmer, sondern ich selbst segne sein Tun und vermehre, so wie er freiwillig gibt. Denn einen freundlichen Geber habe ich lieb. Wüsstet ihr, welche Kraft in der Liebe liegt, dann wüsstet ihr auch, dass es keine Not auf Erden zu geben brauchte, denn dann lebtet ihr alle in der göttlichen Ordnung, weil die Liebe sich nicht dagegen verstoßen kann. Solange aber der Menschheit die Liebe mangelt, ist auch irdische und geistige Not unausbleiblich, denn sie ist dann ferne von mir. Sie ist ohne Kraft und daher auch ohne Aussicht auf ein seliges Leben nach dem Tode. Ohne Liebe gibt es keine Seligkeit, weil ohne Liebe kein Wesen in meiner Nähe weilen kann und es für ewig von meinen Herrlichkeiten ausgeschlossen ist. Darum nützet die Erdenzeit und wirket in Liebe. Nehmet meine Lehre an, höret auf meine Boten, die in meinem Namen euch Liebe predigen. Denket über ihre Worte nach und befolget sie. Und ihr werdet an euch selbst verspüren, welche Kraft in der Liebe liegt. Ihr werdet euch mir nähern und mich anstreben, und euer Ende wird ein seliges sein. Amen.